Die folgende Sendung ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Erleuchtet Schreiben. Halluzinogene Substanzen in der Literatur. Vorab eine Warnung an Teenager in den USA der 60er Jahre. I first dropped acid when I was 18. Von dem Acid, also dem LSD, habe ich erst gar nichts gespürt. Und an Jungen in Norddeutschland um 1860. Der Vater sagt, ich muss nun gern. Christian, lass die Piepen stehen. Komm aber, geht die alte Dörr. Krieg Christian all die Piepen her. Mein Christian steckt auch gar nicht fuhl. Die Smöke piepen in dat Muhl. He smökt. Wat Deuker ist denn dat? Mi dücht, dar, echt, da rögt sich wat. And I looked down at the hot dog and there was a face on him. Aber als ich dann am Imbissstand diesen Hotdog essen wollte, schrie mich das Würstchen an und es hatte ein Gesicht. Und puff, kommt noch ein Kerl an. Dat ist des Watte Morian. Se tanzet und springet und drehet sich, den Krischan wird so wunderlich. So loud that you could hear it all over town, so I had to throw it on the ground and step on it. Irgendwann habe ich den Hotdog hingeworfen und bin wie verrückt darauf rumgetrampelt. Jumping on this hot dog in the middle of Market Street. Just tritt die Mutter in die Tür. Der Krischan liegt ganz krumm und quer. Und Vater sitzt dabei und lacht und sagt, das hab ich lange gedacht. Jo, jo, mein Jung, so muttet gern. Krischan, Latte Pipestan. Das war eben dieser starke Tobak, das war wahrscheinlich Tabak mit Hanf versetzt und da ist so was passiert. Als Wilhelm Buschs plattdeutsche Bildergeschichte um 1860 entstand, wurde Hanf als Nutzpflanze an vielen Orten Deutschlands angebaut. Für den deutsch-neuseeländischen Literaturwissenschaftler Stefan Resch ist diese Geschichte eines der frühesten Drogenzeugnisse in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts. Zwischen ihr und dem amerikanischen Aufklärungsfilm zu den Gefahren von LSD liegen 100 Jahre. 100 Jahre vergeblicher Warnungen und Verbote. Denn die Suche nach dem Rausch, vor dem Wilhelm Busch und die amerikanischen Pädagogen warnen, lässt auch so manchen Schriftsteller immer wieder zu starkem Tobak, Haschisch, Pilzen oder LSD greifen. Dieser Griff zur Droge ist für viele Schriftsteller immer eine Hoffnung, unbekannte Bereiche der eigenen Kreativität zu entdecken. Etwas zu nehmen, um mehr aus dem Leben rauszuholen, das ist, glaube ich, eine uralte Sache. Ne? Bernd Caillou, Berliner Schriftsteller, 2013. Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Novalis, 1800. Die Drogen sind Schlüssel. Sie werden freilich nicht mehr erschließen, als unser Innerstes verbirgt. Doch führen sie vielleicht in Tiefen, die sonst verriegelt sind. Ernst Jünger, 1949. And I got millions, millions, millions, millions of images of me. Ich trage Millionen von Bildern in me. Mir. Me. William S. Burroughs, irgendwann später. Es ist mir eine Freude, lieber Harry, Sie heute ein wenig bewirten zu dürfen. Sie sind oft Ihres Lebens sehr überdrüssig gewesen. Sie strebten fort von hier, nicht wahr? Sie sehnen sich danach, diese Zeit, diese Welt, diese Wirklichkeit zu verlassen und in eine andere, gemäßere Wirklichkeit einzugehen, in eine Welt ohne Zeit. Hermann Hesse, 1927 in Der Steppenwolf. Im magischen Theater. Im Roman Der Steppenwolf werden die Hauptfigur Harry Haller und seine androgyne Freundin Hermine nach einer rauschhaften Feiernacht von einem Pablo in dessen magisches Theater eingeladen. Aber bevor sich der Vorhang hebt, reicht der Gastgeber Erfrischungen. Jeder von uns rauchte nun, in seinem Sessel zurückgelehnt, langsam seine Zigaretten, deren Rauch so dick wie Weihrauch war, und trank in kleinen, langsamen Schlucken die herbstsüße, wunderlich unbekannte und fremdschmeckende Flüssigkeit, die in der Tat unendlich belebend und beglückend wirkte. Leider finden sich nirgends bei Hesse Hinweise, welche Art Tabak und herbsüße Flüssigkeit Steppenwolf Haller oder sein literarischer Schöpfer zu sich nahmen. Erreichte Hesse diesen visionären Zustand selbst? Durch Meditation, spontan? Benutzte H.H., der Dichter selbst, den chemischen Pfad zur Erleuchtung? Fragte der LSD-Experte Timothy Leary 1963 in einem Aufsatz in der Psychedelic Review. Das, was Harry Haller erlebt, lässt allerdings kaum Zweifel zu. Wir erhoben uns, lächelnd ging Pablo voran, zog einen Vorhang beiseite, und da standen wir, im runden, hufeisenförmigen Korridor eines Theaters, genau in der Mitte. Und nach beiden Seiten führte der gebogene Gang an sehr vielen, unglaublich vielen schmalen Logentüren vorüber. Der Harry Haller lebt in dieser bürgerlichen Welt, die ihn einerseits abstößt und die ihm andererseits eben auch Halt gibt. Und ja, dieses magische Theater am Ende zeigt ihm eben diese verschiedenen Seiten seines eigenen Charakters. Ja, wie so ein Vexierspiegel, in dem er sich dann selbst sieht. Pablo bietet Harry wie ein guter Trip-Sitter, der den Berauschten durch seine Visionen begleitet, einen Rahmen für dessen Erlebnisse. Das magische Theater ist der Ort, wo sich der Held selbst begegnet. Hinter jeder Logentür erwartet ihn ein rasend überdrehtes Kapitel seiner eigenen Geschichte. Alte Lieben tauchen auf. Er erlebt wilde Autorennen, eine Raubtier-Dressiernummer, Orgasmen, Mord und Totschlag, tränenseliges Glück. Vor deiner LSD-Sitzung solltest du Siddhartha und Steppenwolf lesen, empfahl Timothy Leary. Er war der Überzeugung, dass jeder mit Hilfe von Drogen sein eigenes magisches Theater entdecken würde. Treten wir also ein in das magische Theater von Drogen inspirierter Literatur. Die Inschrift »Club der Haschischesser« lockte mich an. Ich öffnete die schmale Tür und trat ein. »Da ist er«, schrien mehrere Stimmen zur gleichen Zeit. »Man gebe ihm seinen Teil.« So wird der Ich-Erzähler 1846 in Théophile Gautiers »Club der Haschischesser« begrüßt. »Dies wird Ihnen dereinst von Ihrem Anteil am Paradies abgezogen werden«, sagte der Doktor, als er mir die Dosis überreichte, die mir zustand. Ein daumennagelgroßer Klumpen Teig, grün und klebrig. Hauptbestandteil Haschisch. Beste Importware aus den nordafrikanischen Kolonien. England und Frankreich waren natürlich im 19. Jahrhundert die beiden größten Kolonialmächte der Welt. Und man hatte mit den Kolonien auch regen Handel betrieben. Und durch diesen Warenaustausch kam auch ein gesteigertes Interesse am Exotischen, an Kunst, an Nahrungsmitteln, an Gebrauchsgegenständen und eben auch Drogen. Die Geschichte der Drogenliteratur ist auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte, sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Resch, und sie ist ein Stück Sozialgeschichte. Den Club der Haschischesser gab es wirklich. Neben Théophile Gautier zählten Alexandre Dumas und Honoré de Balzac zu seinen Mitgliedern. Darin kann man irgendwie sehr schön sehen, wie die Droge und ihr kulturelles Umfeld so als Möglichkeit zur sozialen Abgrenzung verwendet wird. Da trifft sich so eine Gruppe von Bohem-Schriftstellern und Ärzten in Paris um 1840. Sie gehen in eine Wohnung, die orientalisch hergerichtet ist. Sie kleiden sich in arabische Gewänder und dann zelebriert man so den Rausch zusammen. Meine Nachbarn fingen an, mir sehr merkwürdig vorzukommen. Sie rissen riesige Uhu-Augen auf. Ihre Nasen lenkten sich zu Elefantenrüsseln, ihr Mund zog sich endlos in die Breite, die Färbung der Gesichter nahm unmenschliche Töne an. Um die Last der Zeit nicht zu fühlen, die eure Schultern zerbricht und euch zu Boden drückt, müsst ihr euch ohne Unterlass berauschen. Womit aber? Mit Wein, mit Poesie oder Tugend, nach eurem Belieben. Aber berauscht euch, berauscht euch. Forderte ein anderes berühmtes Clubmitglied, Charles Baudelaire, ein paar Jahre nach Gautiers Trippschilderung. Der Typ des weltverachtenden Drogendandys war geboren. Eine Figur, die 100 Jahre später einen Seelenverwandten Baudelaires zu seinem Berufswunsch inspirierte. Schon als Kind wollte er Schriftsteller werden, weil Schriftsteller reich und berühmt sind. Sie lungern in Singapur und Rangoon herum und rauchen Opium in gelben Rohseideanzügen. Der US-amerikanische Schriftsteller William S. Burroughs über eines seiner vielen literarischen Alter Egos. Aber dazu später. Denn von William S. Burroughs Junkie-Welt trennen uns noch ein paar Logentüren. Wieder befand ich mich im runden Korridor. Und überall, an allen unzähligen Türen, lockten die Inschriften. Klaus Mann, Der fromme Tanz, Walter Benjamin, Haschisch in Marseille, Aldous Huxley, Die Pforten der Wahrnehmung. Wir eilen weiter. Vor einer Logentür bleiben wir stehen. Heliopolis, Rückblick auf eine Stadt von Ernst Jünger. Ernst Jünger, Offizier, Gegner der Weimarer Republik, von manchen als intellektueller Wegbereiter der Nazis gesehen, später angewiderter Kritiker des NS-Staates, Vorläufer zeitgenössischer Medientheorie, Insekten- und Drogenforscher. Ein Leben lang hat Ernst Jünger mit allen möglichen Rauschmitteln experimentiert, stets mit der Disziplin eines ehemaligen Wehrmachtssoldaten. Er hat alles ja ausprobiert eben und hat das aber relativ schnell gemacht. Zum Beispiel Kokain, der war dann eben nicht 2 Jahre irgendwie kokainsüchtig oder so. Er hat das nach einem Mal, die zweite Ladung hat er weggeworfen, was ich also besonders unangenehm fand, die Vorstellung. In Jüngers 1949 erschienenem fantastischen Roman Heliopolis, Rückblick auf eine Stadt, spielen halluzinogene Substanzen eine Schlüsselrolle. 2 Jahre zuvor hatte Jünger den LSD-Erfinder Albert Hofmann kennengelernt. Dem Schweizer Chemiker war 1943 die synthetische Herstellung eines Stoffs gelungen, der in der Natur im Mutterkorn, einem Getreideparasiten, vorkommt. Das war die Geburtsstunde von Lysergsäure-Diethylamid, abgekürzt LSD. Jüngers Heliopolis ist ein Fantasy-Reich, in dem sich ein gerechter Prokonsul und ein finsterer Landvogt bekriegen. Der Romanheld Lucius gerät zwischen die Fronten, bis er im Kapitel Lorbeernacht gemeinsam mit seiner Gefährtin Budur, die er vor den Schergen des Landvogts versteckt hält, von einem geheimnisvollen Elixier kostet. Sie tranken und verspürten eine leichte Bitterkeit. Die Drogen sind Schlüssel. Sie werden freilich nicht mehr erschließen, als unser Inneres verbirgt, sagt Budur, auch sie eine Art Tripsitterin. Zugleich verengten sich die Wände und traten dicht hervor. Sie wurden alt und rissig. Gemäuer verdichteter und konsumierter Zeit. Der Held wandert durch eine verwüstete Albtraumlandschaft. Aasgeruch liegt über allem. Sklaven werden auf der Straße vorbeigetrieben. Es herrscht Lynchjustiz. Lucius bewegte sich mit wachsendem Entsetzen an diesem Karneval. Der Zwang war pressend und schloss den Willen aus. Er fühlte nichts mehr, was ihn unterschied. Auch keine Neugier mehr. Das Pendel schlug weiter, es hatte Stimme angenommen und er hörte die fürchterlichen Worte: Das bist du. Wie Hesses Harry Haller begegnet auch Jüngers Lucius im Rausch sich selbst. Im magischen Theater wartet die nächste Loge auf uns. Wieder befand ich mich im runden Korridor. Und überall, an allen unzähligen Türen, lockten die Inschriften. Naked Lunch von William S. Burroughs. Mit gellendem Pfeifen dröhnt ein Zug durch seinen Körper. Schiffssirenen, Nebelhörner, Feuerwerkskörper zerplatzen über öligen Lagunen. Spielhallen öffnen sich in ein Labyrinth von Pornobildchen. Der Orgasmus, den Johnny, eine der Figuren aus William S. Burroughs Roman Naked Lunch, mit seinem Freund Mark erlebt, erinnert sehr an einen LSD-Rausch. I got millions, millions, millions, millions of images of me. Me. Ein paar seiner Millionen von inneren Bildern verwendet Burroughs in Naked Lunch. Kein Roman mit durchgehender Handlung, sondern zusammenhanglos aneinandergereihte Texte, K Cut Up nannte Boris seine Methode. Ich schreibe, weil ich den Zustand meines Bewusstseins und das Bewusstsein meiner Leser verändern will. Boris' Cut-Up-Texte waren so wirr wie eine Menge Drogentrips. Heroin, Marihuana, Kokain, Amphetamine oder alles zusammen. Boris, der hat ja auch da richtig Rezepte in dem Buch. Da gab es eben den sogenannten Speedball. Das war eine Erfindung oder ein Rezept aus der Boris-Clique. Zu der Jack Kerouac und Allen Ginsberg gehörten. Wo man eben Amphetamine und Opiate zusammenmischte. Und man denkt, das hebt sich auf, ne? Also eben der aktionistische Treibstoff und das völlig kontemplative, beruhigende Opiat. Das war aber nicht so, das war eine sehr gute Mischung. Das habe ich auch sehr gerne gemocht. Hey, hey, oh, Lord, don't think I got LSD. I see Manhattan's towers stick up in eternity. Mein Gott, was bin ich für ein Drogenteufel. Ich habe LSD geschmissen und habe gesehen, wie die Hochhaustürme von Manhattan in die Ewigkeit hochwachsen, sang Allen Ginsberg später. Auf einem LSD-Trip hat er die Fernmeldevermittlung angerufen und hat behauptet, er wäre Gott. Und dann sagten die, wer sind Sie? Und dann hat er es buchstabiert, G-O-T-T, Gott. Ja gut, was wollen Sie? Da sagte er, er will mit Khrushchev sprechen, um als Gott den Weltfrieden zu sichern. Was sicher ein positiver Trip war, er fühlte sich eben als Gott. Als Ginsbergs älterer Freund Boris auf die Idee kam, seiner Frau wie Wilhelm Tell einen Apfel vom Kopf zu schießen und sie dabei umbrachte, war er allerdings nicht auf Acid, sondern betrunken. Mit LSD wäre Boris vermutlich nicht auf diese Idee gekommen. Die Grenzen zwischen du und ich sind auch aufgehoben, weiß der Schriftsteller Bernd Cailloux. Das ist eigentlich so die Grundsache beim LSD, ne? Dass also man tatsächlich Verschmelzungsmomente erlebt. Die finden sich auch bei Boris und seinen Beatnik-Kollegen, genauso wie die Drogenabstürze. Wieder befand ich mich im runden Korridor. Und überall, an allen unzähligen Türen, lockten die Inschriften. Das Geschäftsjahr 1968-69. Von Bernd Cailloux. Internationale Songtage Essen 1968. Das ist eben 1968 im Herbst gewesen. Und ich nenne es ja dann das deutsche Woodstock. Und es hat auch so ausgesehen. War praktisch der Moment, in dem der Underground, die Subkultur, die Gegenkultur geboren wurde. Den Essenern war bei der Sache nicht so ganz wohl. Sie befürchteten eine Invasion von Gammlern, ein Polit-Happening. So ein Fernsehbericht des Bayerischen Rundfunks. Ein Hauch von Umsturz lag in der Luft. Aber nicht nur brave Essener Bürger staunten über den Aufzug der Spätherbstbesucher. Fast noch mehr bestaunten die Akteure selbst sich gegenseitig. Der jugendbewusste Wandervogel, den Agit-Pop-Sänger marxischer Prägung, der drogenschluckende Psychedeliker, den theoretisierenden Akademiker. Und mitten unter ihnen Bernd Cailloux. Mitglied eines Firmenkollektivs namens die Muße-Gesellschaft. Ja, das war ein Glücksmoment. Wir waren ja zwei Journalisten, die unzufrieden waren mit dem Beruf. Wir haben das sofort weggeworfen wie nichts. Und der dritte war eben ein elektronisches Amateurgenie, so ein Daniel Düsentrieb, der die Dinge erfunden hat. Und wir haben dann zu dritt eben in dieser Gartenlaube gehockt und haben Tag und Nacht da gebastelt, bis irgendwann dieses erste Gerät fertig war. Er blickte prüfend in die Runde, knipste das Neonlicht aus, bevor er, wie ein den großen Knall herbeisehender scheinheiliger Sprengmeister, seinen obligaten Warnruf losließ. Achtung, Zündung! Danach explodierte die Luft. Mein lieber Mann, sagte Sveti, das ist aber eine ganze Menge Licht. 100 Impulse in der Minute, sagte B. kurz. In seinem halbdokumentarischen, autobiografischen Roman »Das Geschäftsjahr 1968-69« erzählt Bernd Cailloux 30 Jahre später die Geschichte dieser bahnbrechenden Erfindung. Ein Stroboskoplicht, das im Takt zur Musik seine Lichtblitze schleudert und seit damals in keiner Disco fehlt. Den Rausch haben wir für andere hergestellt eben. Zum Abschlusskonzert der Essener Songtage in der Gruger Halle kommt der Apparat der drei zum Einsatz. Die Lichtblitze der Muße-Gesellschaft zucken über den Köpfen von Frank Zappa und seinen Mothers of Invention. Und in der Halle erlebt Bernd Cajus, Ich-Erzähler, ein berauschendes Wir-Erlebnis. Gemeinsam mit Bickurz hatte ich das Ding noch auf den obersten Rängen in Gang gesetzt und war dann im Rausch des Geschehens, allein die Entzückungsschreie Tausender, in die Halle abgedriftet. Hingerissen vom unverhofften Gemeinschaftsgefühl, einem fantastischen Schwebezustand. Wortlos, zeitlos. LSD sagt ja auch Hofmann, Liebe sucht dich, hat er die Abkürzung bedeutet. Im Taupunkt der Nacht hatte ich mich für einen kurzen, zu kurzen Moment frei gefühlt. Frei, dafür gab es kein besseres Wort. Frei von jeder Absicht, von jeglichem Zwang. Nichts zu wollen, absolut nichts. Keinen Kontakt, auch keine Gespräche, selbst das Lächeln eines Mädchens nicht. Das haute mich fast um. Love and Peace, das war einen Moment lang greifbar, eine Weltsekunde. Und es war eine Stimmung, wie ich sie weder vorher noch nachher irgendwo anders annähernd wiedergefunden habe. Wir haben wahrscheinlich gedacht, dass wir den Schleier von der Wirklichkeit runterreißen können und dass wirklich ein ganz anderes Leben dann möglich wird dadurch. Das ganz andere Leben gelingt den drei Hippie-Unternehmern am Ende nicht. Cajus Roman schildert den Aufstieg des Hippie-Kollektivs zur Firma mit Millionenumsatz. Aber am Ende muss der Ich-Erzähler erkennen, dass Macht und Geld die Ordnungsfaktoren unser aller Lebens sind. Das ist also sozusagen eine etwas unangenehme Erkenntnis am Ende dieses Geschäftsjahres 68-69. Der Traum, mittels Drogen die Spielregeln von Geld und Profit außer Kraft zu setzen, hat sich überlebt. Wieder befand ich mich im runden Korridor. Und überall an allen unzähligen Türen lockten die Inschriften. Rave von Reinhard Götz. Pilz, Pilz, Pilz, Girls, Girls, Girls. Wie ging die nochmal, diese Nummer? Die Erzählung Rave von Reinhard Götz, da kann man so eine Evolution in der Literatur über Drogen sehen, finde ich. Rave entstand in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Techno statt Rock, Koks statt LSD. In den Clubs wird schneller, härter gefeiert. Da ist das alter Ego des Autors, Reinhard. Und diese Figur erzählt über das Nachtleben in den Techno-Clubs. Gibt nur noch so Momentaufnahmen. Am Klo, im Club. Sie nehmen Kokain. Sie gehen raus an die Bar, bestellen Bier. Sie trinken und rauchen. Sie stehen einfach da, ohne groß zu schauen. Es zuckt und donnert, Licht und Nebel. Eis, sonst ist nichts. Und dementsprechend ist auch der Drogenkonsum kein großes Ritual mehr, das besonders zelebriert wird. Also wie noch im Club der Haschischesser, wo man sich extra orientalisch angezogen hat und bei Ernst Jünger. Sondern die Droge ist hier zum beliebigen Konsumgut geworden, von dem man sich eine gekaufte Leistung verspricht. Mädchen kennenlernen, Drogen nehmen, Musik hören. Die Figuren bei Götz in Rave, die arbeiten von Montag bis Freitag in ganz normalen Berufen und treffen sich dann am Wochenende, um mit der Mischung von Drogen, Musik und dieser Dynamik in den Clubs den Zwang zum Denken und zum Analysieren mal von sich zu werfen. Suche nach verborgenen Wahrheiten, nach Selbsterkenntnis? Fehlanzeige. Und für die Veteranen der Hippie-Droge Acid, also LSD, hat Götz nur Spott übrig. Die Acid-Freaks hatten knallbunte Leggings über ihre stakelig verdörnten Beinchen gezogen. Auf der Bühne turnten die Narren und Akrobaten in prächtigen Gewändern an Seilen und Stangen herum und die Acid-Freaks schauten einen wie fürchterlich getriebene Frohsinnsfurien an, mit hektisch bröckelnden, ratlosen Blicken aus flatternden Augen. Bizarre Szenerie. Wieder befand ich mich im runden Korridor und überall an allen unzähligen Türen lockten die Inschriften. Kater, Turkey, nüchternes Finale. Steht auf der letzten Logentür am Ende des Ganges. Von der leeren Bühne zwinkert uns Wilhelm Busch aus rot unterlaufenen Augen mit seiner Pfeife zu. Krishan lag die Bibistan. Hinter ihm schlägt Charles Baudelaire den schweren Samtvorhang des Haschischclubs zur Seite. Er sieht blass aus. Geben wir für einen Augenblick zu, dass der Haschisch Genialität verleiht oder wenigstens solche steigert, so vergessen jene, dass es in der Natur des Haschisch liegt, den Willen zu schwächen. Und dass er also nur auf der einen Seite gewährt, was er auf der anderen fortnimmt. William S. Burroughs nickt und entblößt seine von Einstichen übersäten Oberarme. Er drückt das Heroin hinein und durch das geschundene Fleisch scheint makellos der Junge auf, der vor 50 Jahren sich einen runterholte und das Plumpsklo mit dem süßlich-würzigen Geruch jugendlicher Geilheit füllte. Als Naked Lunch erscheint, hat der Schriftsteller bereits mehrere Entziehungsversuche hinter sich. Wie viele Jahre waren da auf die blutige Nadel gefädelt? Die Hände schlaff im Schoß sitzt er da und starrt mit den erloschenen Augen des Junkies in die winterliche Morgendämmerung. Beim Heroin hörte für mich also der Spaß vollkommen auf. Das ist also die brutalste Keule, die man sich geben kann. Und ich habe das überhaupt, ich glaube, ein einziges Mal, und das war auch das letzte Mal, dass ich überhaupt zu härteren Drogen gegriffen habe. Bernd Caillou. Ich würde sagen, also jedes einzelne Drogenerlebnis war schön. Und die Sache selber ist aber eigentlich eher schädlich. Mit dieser Optik in der etwas schlichten, fast kindlichen Trennung des Weltpersonals in Gut und Böse konnte Acid für den Moment für eine Art Wahrheitsserum durchgehen. Die Säure entzog dem Hirn viel Zucker. Das schwächte ein unterernährtes Ich so, dass es das Interesse an räumlich-zeitlichen Bezügen und den dazu passenden alltäglichen Denkmustern verlor. Schreibt Bernd Caillou in seinem Roman »Gut geschriebene Verluste«, quasi die desillusionierte Fortsetzung der Hippie-Firmengeschichte. Auf Trip gehen hieß ja im Allgemeinen, ja, was bloß. Kaleidoskopbilder gucken, nutzlose Ornamente, delirende Momente sehen, also bestenfalls einen Netzhautorgasmus erleben. Aber eben nicht nur. In den Drogenräuschen entsteht ein Gefühl von Intensität, von Nähe, also auch im sexuellen Sinne, die sozusagen nicht zu halten ist, die einen aber prägt. Weil wenn man mit einer großen Liebe 20 wunderbare LSD-Erlebnisse gemeinsam hatte, das schraubt also den Anspruch derartig hoch an Nähe, an Verständnis, was man gehabt zu haben glaubt. Das ist also sozusagen ein Idealzustand, also eine Illusion, die dann im späteren Leben nicht unbedingt wiederherstellbar ist, aber trotzdem in der Seele sich abgelagert hat. 30 Jahre hat Bernd Caillou gebraucht, um seine Erlebnisse zu Papier zu bringen. Andere, wie Burroughs, Jünger oder Götz, waren schneller. Aber damit ihre Leser ihre Drogenvisionen nacherleben können, mussten sie nüchtern werden. Und manchmal kann das Erzählen zur lebenslangen Therapie werden, um den nicht enden wollenden Kater zu ertragen. Ob Lesen über Drogen das Drogennehmen ersetzen kann, schwer zu sagen. Also man kann natürlich einen Eindruck bekommen. Und ich denke, es kommt auf die Qualität des Autors an, das so plastisch, so realistisch rüberzubringen, dass man auch als Leser da gewesen ist, sozusagen. Und das ganz ohne Nachwirkungen. Außer vielleicht einer. Angenehm duftete der süße, schwere Rauch. Heißt es am Ende von Hermann Hesses »Der Steppenwolf«. Ich fühlte mich ausgehöhlt und bereit, ein Jahr zu schlafen.